als wäre sie den Tränen nahe. Verdammt! Meine Verärgerung und Sorge um sie weichen einem Gefühl der Hilflosigkeit, als sie davonfährt. Vielleicht sehe ich sie ja nie wieder. Wie ein Idiot stehe ich am Straßenrand, bis die roten Rücklichter verschwunden sind. Mist! Wie konnte das so in die Binsen gehen? Ich betrete wieder das Hotel, steuere geradewegs die Bar an, wo ich eine Flasche Sancerre bestelle und sie mit hinauf in mein Zimmer nehme. Mein Laptop steht auf dem Schreibtisch. Bevor ich die Flasche entkorke, setze ich mich hin und tippe eine Mail. Von Christian Grey. Betreff heute Abend. Datum 25. Mai 2011, 22.01 Uhr. An Anastasia Steele. Ich verstehe nicht ganz, wieso du heute Abend vor mir davongelaufen bist. Ich hoffe sehr, dass ich all deine Fragen zufriedenstellend beantwortet habe. Ich weiß, dass du über vieles nachdenken musst und wünsche mir von Herzen, dass du meinen Vorschlag ernsthaft überdenkst. Ich will, dass das Ganze funktioniert. Wir werden es auch ganz langsam angehen. Vertrau mir. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich sehe auf meine Uhr. Sie braucht mindestens 20 Minuten, um in dieser Rostlaube nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich sogar länger. Ich schreibe Taylor eine Mail. Von Christian Grey. Betreff Audi A3. Datum 25. Mai 2011, 22.04 Uhr. An J.B. Taylor. Ich brauche morgen einen A3. Er soll hierher geliefert werden. Danke. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich mache den Sancerre auf, schenke mir ein Glas ein und greife nach meinem Buch. Doch es gelingt mir beim besten Willen nicht, mich darauf zu konzentrieren. Wieder und wieder schweift mein Blick zum Bildschirm. Wann antwortet sie endlich? Meine Angst wird mit jeder Minute größer. Wieso schreibt sie nicht? Um 23 Uhr halte ich es nicht länger aus und schicke ihr eine SMS. Bist du gut nach Hause gekommen? Wieder keine Reaktion. Vielleicht ist sie ja gleich zu Bett gegangen. Um kurz vor Mitternacht schicke ich eine letzte Mail. Von Christian Grey. Betreff heute Nacht. Datum 25. Mai 2011, 23.58 Uhr. An Anastasia Steele. Ich hoffe, du bist mit dieser Klapperkiste sicher nach Hause gekommen. Lass mich wissen, ob es dir gut geht. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Bei der morgigen Abschlusszeremonie werde ich in Erfahrung bringen, wie sie sich entschieden hat. Ob sie mich zurückweist. Mit diesem deprimierenden Gedanken ziehe ich mich aus, gehe zu Bett und starre an die Zimmerdecke. Du hast es echt vergeigt, Grey. Donnerstag, 26. Mai 2011. Mami ist weg. Manchmal geht sie raus. Und dann bin ich allein. Ich, meine Autos und meine Schmusedecke. Wenn sie heimkommt, schläft sie auf der Couch. Die ist braun und klebrig. Sie ist müde. Manchmal decke ich sie mit meiner Schmusedecke zu. Ab und zu bringt sie auch etwas zu essen mit nach Hause. Das ist schön. Dann gibt es Brot und Butter. Manchmal auch Makaroni und Käse. Das ist mein Lieblingsessen. Heute ist Mami nicht da. Ich spiele mit meinen Autos. Die flitzen prima auf dem Fußboden. Meine Mami ist weg. Aber bald kommt sie wieder heim. Bestimmt. Wann denn? Es ist dunkel. Meine Mami ist immer noch weg. Wenn ich auf den Hocker steige, kann ich den Lichtschalter erreichen. An. Aus. An. Aus. An. Aus. Hell. Dunkel. Hell. Dunkel. Hell. Ich habe Hunger. Also esse ich den Käse. Aus dem Kühlschrank. Da ist so ein komisches blaues Zeug drauf. Wie ein Pelz. Wann kommt Mami endlich nach Hause? Manchmal ist er auch dabei. Ich hasse ihn. Wenn er mitkommt, verstecke ich mich immer. Mamis Kleiderschrank ist mein Lieblingsversteck, weil es dort nach Mami riecht. Nach Mami, wenn sie glücklich ist. Wann kommt Mami endlich heim? Mein Bett ist ganz kalt und ich habe Hunger. Meine Spielzeugautos und meine Schmusedecke sind hier, aber meine Mami nicht. Wann kommt meine Mami nach Hause? Ich schrecke aus dem Schlaf hoch. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hasse meine Träume. Sie sind vollgestopft mit qualvollen Erinnerungen, mit verzerrten Bildern an eine Zeit, die ich am liebsten für immer vergessen würde. Das Herz schlägt mir bis zum Hals und ich bin völlig verschwitzt. Das Schlimmste an den Albträumen ist die lähmende Angst, die mich im Würgegriff hat, wenn ich aus ihnen erwache. In letzter Zeit haben sie zugenommen, diese Albträume, und die Bilder sind lebendiger als früher. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Dieser verdammte Flynn ist erst nächste Woche wieder zurück. Mit beiden Händen fahre ich mir durchs Haar und sehe auf die Uhr. 5.38 Uhr. Dämmeriges Licht dringt durch die Vorhänge. Nicht mehr lange, dann kann ich aufstehen. Geh laufen, Gray. Anna hat sich immer noch nicht gemeldet. Meine Furcht wächst mit jeder Sekunde, die ich den Bürgersteig entlang laufe. Lass es gut sein. Lass es einfach verdammt nochmal gut sein. Bei der Abschlussfeier heute werde ich sie ja sehen. Aber ich kann es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Bevor ich unter die Dusche gehe, schreibe ich noch eine SMS. Ruf mich an. Ich muss sicher sein können, dass es ihr gut geht. Nach dem Frühstück habe ich immer noch nichts von Anna gehört. Um mich abzulenken, setze ich mich an meine Rede für die Abschlussfeier. Ich werde ein paar lobende Worte über das außergewöhnliche Engagement des Instituts für Entwicklung und Umweltschutz sagen und auf die Fortschritte in der Zusammenarbeit mit GEH im Hinblick auf neue Ackerbautechnologien in Entwicklungsländern eingehen. Was hatte Anna noch dazu gesagt? Ihre Worte von gestern Abend kommen mir wieder in den Sinn. Und mit ihnen die Erinnerung an meinen Albtraum von heute Nacht. Ich schiebe all das beiseite. Sam, mein PR-Experte, hat mir einen Entwurf für meine Rede geschickt, der viel zu prahlerisch für meinen Geschmack ist. Es kostet mich eine geschlagene Stunde, dieses auf Medienwirksamkeit getrimmte Gefasel in etwas halbwegs Menschliches umzuformulieren. Inzwischen ist es 9:30. Immer noch kein Wort von Anna. Die Funkstille ist besorgniserregend und unhöflich. Ich versuche sie zu erreichen, aber der Anruf wird sofort auf eine automatische Voicemail umgeleitet. Ich lege auf. Zeig ein bisschen Würde, Gray. Ping. Post ist eingegangen. Mein Herzschlag beschleunigt sich, aber die Mail ist von mir. Trotz meiner schlechten Laune muss ich lächeln. Die Kleine hat mir gefehlt. Von Mia G., Chef Extraordinaire. Betreff Flugverbindung. Datum 26. Mai 2011, 18.32 Uhr, GMT-1. An Christian Gray. Hey Christian, ich kann es kaum erwarten, hier wegzukommen. Rette mich, bitte. Meine Flugnummer lautet AF3622. Ankunft ist Samstag um 12.22 Uhr und Dad lässt mich tatsächlich Holzklasse fliegen. Sternchen, da schmollt eine. Ich habe tonnenweise Gepäck. Paris ist Mode, Mode, Mode. Mom sagt, du hättest eine Freundin? Stimmt das? Wie ist sie so? Ich muss es wissen. Wir sehen uns am Samstag. Ich hab dich so vermisst. A bientôt, mon frère. M. XXXXX. Verdammt. Mutter und ihr loses Mundwerk. Anna ist nicht meine Freundin. Und jetzt muss ich mich am Samstag auch noch gegen meine Schwester mit ihrem losen Mundwerk, ihrem unbeirrbaren Optimismus und ihren bohrenden Fragen zur Wehr setzen. Die Kleine kann fürchterlich anstrengend sein. Ich schicke ihr eine kurze Mail mit dem Versprechen, sie abzuholen. Um 9.45 Uhr mache ich mich für die Feier fertig. Grauer Anzug, weißes Hemd und diese Krawatte. Als subtile Botschaft an Anna, dass ich noch längst nicht aufgegeben habe. Als Erinnerung an wunderschöne Zeiten. Ja, wunderschöne Zeiten. Bilder von ihr, gefesselt und voller Verlangen nach mir, kommen mir in den Sinn. Verdammt. Wieso hat sie nicht angerufen? Ich wähle erneut ihre Nummer. Mist. Immer noch geht niemand ran. Um Punkt 10 Uhr klopft es an der Tür. Taylor. Guten Morgen, Mr. Gray. Wie war's gestern? Schön, Sir. Ein warmer Ausdruck liegt auf einmal in seinen Augen. Sophie, richtig? Sie ist ein echter Schatz, Sir, und macht sich sehr gut in der Schule. Das freut mich. Der A3 wird heute Nachmittag hier sein. Hervorragend. Lassen Sie uns fahren. Obwohl ich es nur sehr ungern zugebe, kann ich es kaum erwarten, Miss Steele wiederzusehen. Errötend begleitet mich die Sekretärin des Rektors zu einem kleinen Raum neben der Aula der WSU, wo Professoren, Verwaltungsangestellte und eine Handvoll Studenten noch einen Kaffee trinken, bevor es losgeht. Zu meinem Erstaunen entdecke ich auch Catherine Kavanagh unter ihnen. »Hi, Christian!« Mit der typischen Souveränität einer Tochter aus gutem Hause kommt sie in ihrem schwarzen Graduierungsumhang auf mich zu. Sie scheint bester Dinge zu sein. Bestimmt hat sie Erna heute schon gesprochen. »Hi, Catherine. Wie geht es Ihnen?« »Sie scheinen überrascht zu sein, mich hier zu sehen«, sagt sie, ohne auf meine Begrüßung einzugehen. Ich registriere einen Anflug von Kränkung in ihrer Stimme. »Ich bin Jahrgangsbeste. Hat Elliot Ihnen das nicht erzählt?« »Nein.« Wir hocken nicht ständig aufeinander und erzählen uns jede Kleinigkeit, Herrgott nochmal. »Glückwunsch«, füge ich höflich hinzu. »Danke«, erwidert sie knapp. »Ist Anna hier?« »Sie sollte bald kommen mit ihrem Dad.« »Haben Sie sie heute Morgen schon gesehen?« »Ja, wieso?« »Ich wollte nur sicher gehen, dass sie wohlbehalten nach Hause gekommen ist, was bei dieser Rostlaube, die sie als Auto bezeichnet, ja nicht selbstverständlich ist.« »Wanda, sie nennt es Wanda, und ja, ist sie.« Catherine sieht mich fragend an. »Das freut mich zu hören.« Der Rektor tritt zu uns und nimmt mich mit, damit ich die anderen Professoren begrüßen kann. Einerseits bin ich erleichtert, dass Anna nichts passiert ist, andererseits ärgert es mich, dass sie auf keine meiner Nachrichten reagiert hat. Das ist kein gutes Zeichen. Aber mir bleibt keine Zeit, trübseligen Gedanken nachzuhängen, da eines der Fakultätsmitglieder verkündet, dass es gleich losgeht. In einem kurzen Moment der Schwäche versuche ich noch einmal, Anna zu erreichen. Wieder lande ich auf ihrer Voicemail. »Ich freue mich schon auf Ihre Rede«, sagt Miss Kavanagh und geht an mir vorbei. Die Aula ist größer als erwartet und proppenvoll. Wie auf Kommando erheben sich sämtliche Anwesende und applaudieren, als wir nacheinander die Bühne betreten. Für einen kurzen Moment schwillt der Beifall sogar noch an. Dann ertönt Rascheln und erwartungsvolles Tuscheln, als alle ihre Plätze wieder einnehmen. Der Rektor ergreift das Wort, was mir Gelegenheit gibt, den Blick durch den Raum schweifen zu lassen. Die ersten Sitzreihen sind für die Studenten komplett in schwarz-roten WSU-Talaren reserviert. Wo ist sie? Methodisch inspiziere ich jede Reihe. Da bist du ja. Sie sitzt in der zweiten Reihe. Sie lebt also noch. Plötzlich kommt es mir lächerlich vor, dass ich wegen ihr so viele Ängste ausgestanden habe. Ihre strahlend blauen Augen werden groß, als sie meinem Blick begegnet, und ich nehme wahr, wie sich eine zarte Röte auf ihrem Gesicht ausbreitet. Ja, ich habe dich gefunden. Und du hast auf keine meiner Nachrichten reagiert. Sie meidet mich und es macht mich wütend, stinkwütend. Ich schließe die Augen, stelle mir vor, wie ich heißes Wachs auf ihre Brüste träufle und sie sich unter mir windet. Die Wirkung auf meinen Körper ist extrem. Verdammt! Reiß dich zusammen, Gray! Entschlossen verdränge ich meine lüsternen Gedanken und konzentriere mich auf die Reden. Kavanaghs leidenschaftlicher Appell, Gelegenheiten beim Schopf zu ergreifen, genau, Carpe diem, Kate, wird mit tosendem Applaus belohnt. Sie ist nicht nur klug, sondern offenbar auch sehr beliebt und selbstsicher, nicht das Mauerblümchen wie ihre Mitbewohnerin. Es wundert mich, wie diese beiden Frauen so eng befreundet sein können. Als nächstes höre ich den Rektor meinen Namen sagen, ich stehe auf und trete hinter das Rednerpult. Showtime, Gray. Ich bin zutiefst dankbar und gerührt über die Ehre, die mir die Leitung der WSU heute zuteil werden lässt. Denn dadurch bietet sich mir die Gelegenheit, Ihnen einen Einblick in die eindrucksvolle Arbeit des Instituts für Entwicklung und Umweltschutz zu geben. Wir haben uns das Ziel gesetzt, rentable und ökologisch nachhaltige Methoden für die Landwirtschaft in Ländern der Dritten Welt zu entwickeln um langfristig unseren Teil beizutragen, Hunger und Armut aus der Welt zu schaffen. Über 1 Milliarde Menschen, vorwiegend in Staaten südlich der Sahara, in Südasien und Lateinamerika, leiden unter unvorstellbarer Armut. In vielen dieser Länder herrschen massive landwirtschaftliche Missstände vor, die die Zerstörung der Umwelt und der gesellschaftlichen Strukturen nach sich ziehen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, Hunger zu leiden. Deshalb liegt mir dieses Projekt sehr am Herzen. Ich halte kurz inne. Im Zuge eines gemeinschaftlichen Projekts konnten die WSU und GEH enorme Fortschritte dabei erzielen, Ackerland wieder fruchtbar zu machen. Wir sind dabei, rentable und ökologisch nachhaltige Methoden für die Landwirtschaft in Ländern der Dritten Welt zu entwickeln. Auf unseren Testfeldern gelang eine Erntesteigerung von bis zu 30% pro Hektar. GEH ist sehr stolz auf all jene Studenten, die im Rahmen von Praktika auf diesen Testfeldern in Afrika mitgearbeitet haben. Von ihrem Engagement profitieren nicht nur die dörflichen Gemeinschaften, sondern auch sie selbst. Gemeinsam gelingt es uns, Hunger und Armut weltweit zu beseitigen. Dennoch gilt es gerade jetzt, in einem Zeitalter, in dem die Globalisierung immer rasanter voranschreitet und die Schere zwischen Arm und Reich ständig weiter auseinanderklafft, sich vor Augen zu halten, dass wir unsere begrenzten Ressourcen nicht vergeuden dürfen. Diese Ressourcen sind für alle Menschen da. Und es ist unsere Aufgabe, sie nutzbar zu machen, Mittel und Wege zu ihrer Erneuerung zu finden und Lösungsansätze zu entwickeln, um die gesamte Menschheit ernähren zu können. Wie ich bereits hervorhob, ist es durch die Zusammenarbeit von WSU und GEH gelungen, Alternativen zu finden. Und es ist an uns, ein Bewusstsein für die Probleme dieser Welt zu schaffen. Mit Hilfe der Telekommunikationsabteilung von GEH wollen wir Information und Ausbildung in Ländern der Dritten Welt etablieren. Ich bin stolz, sagen zu dürfen, dass wir in den Bereichen Solartechnologie, Batterielebensdauer und drahtlose Kommunikation, die das Internet selbst in entlegensten Gebieten zugänglich macht, beeindruckende Fortschritte vorweisen können. Zugang zu Information und Ausbildung, die wir als Selbstverständlichkeit betrachten, sind das A und O im Kampf gegen die Armut in den Entwicklungsländern. Wir hier in der westlichen Welt sind privilegiert, manche mehr als andere, wobei ich mich zu ersteren zähle. Wir alle haben die moralische Pflicht, jenen, die weniger haben als wir, ein menschenwürdiges Leben zu bieten. Ein gesundes, sicheres Leben, ohne zu hungern und mit einem Zugang zu all jenen Ressourcen, die wir selbstverständlich in Anspruch nehmen. Enden möchte ich mit einem Zitat, das mir sehr viel bedeutet. Es stammt von einem sehr weisen amerikanischen Ureinwohner. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Als mich tosender Applaus umfängt, widerstehe ich dem Drang, Anna anzusehen. Stattdessen fixiere ich das WSU-Banner im hinteren Teil der Aula. Wenn sie mich mit Nichtachtung strafen will, kann sie das haben. Einer der Vizerektoren steht auf, tritt zu mir auf die Bühne, um mit der Verleihung der Zeugnisse zu beginnen. Eine qualvolle Stunde lang, bis er endlich zum Buchstaben S kommt. Anastasia Steele, heißt es schließlich. Applaus wird laut. Dann kommt sie mit nachdenklicher, sorgenvoller Miene auf mich zu. Mist. Was denkt sie gerade? Reiß dich am Riemen, Gray. Herzlichen Glückwunsch, Miss Steele. Ich überreiche ihr die Urkunde, schüttle ihr die Hand und halte sie fest. Haben Sie ein Problem mit Ihrem Laptop? Sie sieht mich verblüfft an. Nein? Dann ignorieren Sie meine Mails also doch. Ich habe nur die Fusionierungsmail gelesen. Was zum Teufel soll das bedeuten? Ich muss ihre Hand loslassen, da sich bereits eine Schlange hinter ihr gebildet hat. Später. Sie muss wissen, dass dieses Gespräch noch nicht beendet ist. Die nächsten Minuten sind die reinste Hölle. Man hat mich unverhohlen angestarrt, mir aufreizende Blicke zugeworfen, albern gekichert und 5-mal die Telefonnummer zugesteckt. Erleichtert folge ich den Fakultätsmitgliedern von der Bühne, begleitet von erneutem Beifall und feierlicher Musik. Auf dem Flur halte ich Miss Kavanagh am Arm fest. Ich muss Anna sprechen. Können Sie sie holen? Jetzt gleich. Sie ist sichtlich perplex. Bitte, füge ich so höflich wie nur eben möglich hinzu, bevor sie etwas sagen kann. Sie presst die Lippen zusammen, wartet jedoch, während die anderen an uns vorbeigehen, ehe sie in die Aula zurückkehrt. Der Rektor tritt zu mir und beglückwünscht mich zu meiner Rede. Es war mir eine Ehre, erwidere ich und schüttel ihm ein weiteres Mal die Hand, während ich aus dem Augenwinkel Kate wahrnehme, mit Anna im Schlepptau. Ich entschuldige mich rasch und gehe auf die beiden zu. Danke, sage ich zu Kate, die Anna einen besorgten Blick zuwirft. Ohne sie zu beachten, schiebe ich Anna durch die nächste Tür, schließe hinter uns ab und drehe mich zu ihr um. Wieso hast du weder auf meine Mails noch auf meine SMS geantwortet? Sie blinzelt erstaunt. Ich habe meine Mails heute noch nicht gecheckt und mein Handy ist ausgeschaltet. Sie scheint ziemlich erschrocken über meinen Ausbruch zu sein. Deine Rede war wirklich beeindruckend, fügt sie hinzu. Danke, murmle ich automatisch. Wie kann jemand weder seine Voicemail abhören noch seine Mails checken? Das erklärt auch deine Probleme mit übrig gebliebenen Lebensmitteln, sagt sie sanft und ein wenig mitleidig, wenn ich mich nicht irre. Ich will mich jetzt nicht darüber unterhalten, Anastasia. Und dein Mitleid brauche ich auch nicht. Ich schließe die Augen. Und ich dachte die ganze Zeit, sie will nicht mit mir reden. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Sorgen? Wieso denn? Weil du mit diesem Witz von einem Auto nach Hause gefahren bist. Und ich hatte Angst. Ich hätte es vergeigt. Was? Sie schäumt vor Wut. Wanda ist kein Witz. Sie fährt einwandfrei. José checkt sie regelmäßig für mich. José, der Fotograf? Das wird ja immer schöner, verdammter Mist. Ja, der Käfer hat früher mal seiner Mutter gehört. Und davor wahrscheinlich deren Mutter und davor deren Mutter. Dieser Wagen ist eine Schrottkiste und nicht sicher. Ich fahre ihn aber seit über 3 Jahren. Es tut mir leid, wenn du dir Sorgen gemacht hast. Wieso hast du nicht auf dem Festnetzanschluss angerufen? Weil ich eben auf ihrem Handy angerufen habe. Benutzt sie es etwa nicht? Frustriert fahre ich mir mit der Hand durchs Haar und hole Tiefluft. Darum geht es doch jetzt überhaupt nicht. Ich brauche eine Antwort von dir, Anastasia. Diese Warterei treibt mich in den Wahnsinn. Ihre Miene wird ernst. Verdammt. Christian, mein Stiefvater wartet unten auf mich. Morgen. Ich will bis morgen eine Antwort von dir haben. Okay, morgen, dann bekommst du deine Antwort. Immerhin ist das noch kein endgültiges Nein. Wieder bin ich erstaunt über die Erleichterung, die ich empfinde. Was zum Teufel hat diese Frau nur an sich? Aufrichtige Besorgnis liegt in ihrem Blick und ich widerstehe dem Drang, sie zu berühren. Bleibst du noch zum Empfang? Frage ich. Ich weiß nicht, ob Ray Lust hat. Ist Ray dein Stiefvater? Ich würde ihn gern kennenlernen. Ihre Unsicherheit scheint zu wachsen. Ich weiß nicht recht, ob das so eine gute Idee ist, meint sie düster, als ich die Tür öffne. Was? Wieso? Weil sie jetzt weiß, dass ich als Kind bettelarm war? Oder weil sie weiß, wie ich am liebsten ficke? Dass ich ein Freak bin? Schämst du dich etwa für mich? Nein, sie verdreht genervt die Augen. Aber als was soll ich dich denn meinem Dad vorstellen? Das hier ist der Mann, der mich entjungfert hat und eine BDSM-Beziehung mit mir führen will. Du trägst keine Turnschuhe, vergiss das nicht. Turnschuhe? Ihr Dad will mir etwa auf die Pelle rücken. Wieder einmal ist es ihr gelungen, mit einem kleinen Scherz die Stimmung aufzulockern. Meine Mundwinkel zucken und sie erwidert mein Lächeln. Es ist, als würde die Sonne aufgehen. Nur damit du es weißt, ich bin ein ziemlich guter Läufer. Sag ihm doch einfach, ich sei ein guter Freund, Anastasia. Ich folge ihr hinaus auf den Flur, bleibe jedoch beim Rektor stehen, der mit einigen seiner Kollegen plaudert. Wie verabredet starren sie ihr hinterher, doch Anna ist bereits in der Aula verschwunden. Miss Steele und ich gehen euch überhaupt nichts an, Jungs. Ich bedenke den Rektor mit einem knappen, höflichen Nicken, woraufhin er fragt, ob er mir einige weitere Kollegen vorstellen dürfe. Natürlich, antworte ich. Es kostet mich eine halbe Stunde, bevor ich mich von der Gruppe loseisen kann. Als ich mich durch die Menge schiebe, ist plötzlich Miss Kavanagh neben mir und folgt mir über den Rasen zu dem großen Pavillon, wo die Absolventen mit ihren Familien beisammenstehen. Sie haben Anna also zum Essen am Sonntag eingeladen? Fragt sie. Am Sonntag? Hat Anna das gesagt? Bei ihren Eltern, fügt sie hinzu. Bei meinen Eltern? Ich entdecke Anna in der Menge. Was zum Teufel soll das denn bedeuten? Ein großer, blonder Typ, der aussieht, als hätte er gerade noch an einem Strand in Kalifornien gelegen, betatscht sie. Wer verdammt nochmal ist der Kerl? Wollte sie deshalb nicht, dass ich mitkomme? In diesem Moment sieht Anna zu mir herüber. Sie wird kreidebleich, als sie merkt, wer neben ihrer Mitbewohnerin steht. »Hallo, Ray!« Kate gibt dem älteren Mann in dem schlecht sitzenden Anzug einen Kuss. Das muss Raymond Steele sein. »Haben Sie schon Annas Freund kennengelernt?« fragt Kate. »Christian Gray.« »Freund?« »Mr. Steele, es ist mir eine Freude, Sie zu treffen.« Sein Handschlag ist fest, seine Handfläche und seine Finger fühlen sich rau und schwielig an. Dieser Mann arbeitet mit seinen Händen. Dann fällt es mir wieder ein, er ist Tischler. Seine dunklen Augen verraten nichts. »Und das ist mein Bruder, Ethan Kavanagh«, erklärt Kate und zeigt auf den Surfertypen, der immer noch den Arm um Anna gelegt hat. Ah, beide Kavanagh-Sprösslinge vereint. Im Gegensatz zu Mr. Steels Händen sind die seinen butterweich. Und jetzt hör endlich auf, mein Mädchen anzufassen, du elender Drecksack. Anna, Baby, sage ich leise und strecke die Hand nach ihr aus. Sie erlaubt mir, sie an mich zu ziehen. Inzwischen hat sie den schwarz-roten Talar abgelegt, unter dem sie ein hellgraues Neckholderkleid trägt, das ihre makellosen Schultern und ihren Rücken zur Geltung bringt. Zwei Kleider in zwei Tagen, sie verwöhnt mich ja regelrecht. »Ethan, Mom und Dad wollten dich sprechen«, sagt Kate und zieht ihren Bruder mit sich. »Wie lange kennt ihr beide euch schon?«, fragt Mr. Steele. Ich lege Anna den Arm um die Schulter und streiche mit dem Daumen über ihren nackten Rücken. Prompt beginnt sie unter der Berührung zu beben. »Seit knapp 2 Wochen«, antworte ich. »Anastasia interviewte mich für die Studentenzeitung.« »Ich wusste ja gar nicht, dass du für die Studentenzeitung schreibst, Anna«, bemerkt Mr. Steele. »Kate war krank«, murmelt Anna. Ray Steele mustert seine Tochter und runzelt die Stirn. »Das war eine sehr bewegende Rede, Mr. Gray.« »Danke, Sir. Wie ich höre, sind Sie leidenschaftlicher Fliegenfischer.« »Ja, das ist richtig. Hat Annie es Ihnen erzählt?« »Genau. Fischen Sie auch?« Neugier glimmt in seinen braunen Augen auf. »Nicht so oft, wie ich es gern tun würde. Aber früher hat mein Dad mich und meinen Bruder immer mitgenommen. Am liebsten waren ihm Regenbogenforellen. Schätzungsweise hat er mich mit seiner Leidenschaft angesteckt.« Anna lauscht einen Moment, dann entschuldigt sie sich und schlendert zu dem Kavanagh-Clan hinüber. Verdammt, sie sieht zum Anbeißen aus in diesem Kleid. »So? Und wo waren Sie fischen?« Ray Steels Stimme reißt mich ins Hier und Jetzt zurück. Mir ist klar, dass das eine Fangfrage ist. »Überall im ganzen pazifischen Nordwesten«, antworte ich. »Sie sind in Washington aufgewachsen?« »Ja, Sir, als erstes ist mein Dad mit uns zum Wainuchi River gefahren.« Ein Lächeln spielt um seine Lippen. »Den kenne ich gut.« »Aber der Skagit River ist deine Lieblingsstelle, die amerikanische Seite. Er hat uns mitten in der Nacht aus den Betten gezerrt und ist mit uns hochgefahren. Aber ein paar mächtige Burschen hat er dort gefangen. Das muss man ihm lassen.« »Das ist ein gutes Gebiet. Dort habe ich mir auch den einen oder anderen Kampf mit irgendwelchen Riesenbrummern geliefert. Allerdings auf der kanadischen Seite.« »Eine der besten Gegenden für wilde Regenbogenforellen. Die zu fangen ist doch viel abenteuerlicher als die mit abgetrennter Fettflosse«, sage ich und sehe zu Anna hinüber. »Das können Sie laut sagen«, bestätigt er. »Mein Bruder hat ein paar echte wilde Monster herausgeholt. Ich dagegen warte noch auf den großen Fang.« »Aber eines Tages ist es soweit, was?« »Ich hoffe es.« Anna ist in ein Gespräch mit Kate vertieft. Worüber reden die beiden? »Und gehen Sie oft fischen?«, frage ich Mr. Steele. »Klar, Annas Freund José, sein Vater und ich ziehen los, so oft wir können.« Schon wieder dieser verdammte Fotograf. »Der, der sich auch um ihren Käfer kümmert.« »Genau der. Ein toller Wagen. Ich bin ein Fan von deutschen Autos.« »Ehrlich? Annie liebt die alte Klapperkiste, aber ich fürchte, langsam liegen ihre besten Zeiten hinter ihr.« »Was für ein Zufall, dass Sie das sagen. Ich habe überlegt, ihr einen meiner Geschäftswagen zu leihen. Lässt sie sich darauf ein? Was glauben Sie?« »Ich denke schon, aber das muss sie selbst entscheiden.« »Wunderbar. Aber mit Fliegenfischen hat Anna nichts am Hut.« Nein, sie kommt nach ihrer Mutter, die es nicht ertragen konnte, die Fische leiden zu sehen. Oder die Würmer, sie ist sehr sanftmütig. Er sieht mich vielsagend an. Oh, eine Warnung von Raymond Steele. Ich beschließe, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. Kein Wunder, dass sie neulich nicht so scharf auf den Köhlerfisch war. Steele lacht leise. Essen tut sie Fische eigentlich schon. Inzwischen hat Anna den Kaverners den Rücken gekehrt und gesellt sich wieder zu uns. Hi. Sie strahlt. Wo sind hier die Toiletten, Anna? Fragt Ray. Aus dem Pavillon raus und dann links. Bis gleich, amüsiert euch gut, sagt er. Sie sieht ihm nach. Schließlich richtet sie den Blick auf mich. Sie wirkt nervös. Aber bevor einer von uns etwas sagen kann, tritt ein Fotograf zu uns und macht eine Aufnahme von uns. Also hast du meinen Vater auch in deinen Bann gezogen, ja? Bemerkt sie mit einem neckenden Unterton. Auch? Habe ich sie etwa in meinen Bann gezogen, Miss Steele? Behutsam streiche ich mit dem Finger über ihre Wange, die sich prompt rosig färbt. Ich wünschte, ich wüsste, was du gerade gedacht hast, Anna. Ich hebe ihr Kinn an und mustere sie eingehend. Ihre Pupillen sind tiefschwarz. Im Augenblick denke ich, hübsche Krawatte, flüstert sie. Unwillkürlich lache ich auf. Das ist neuerdings meine Lieblingskrawatte. Sie lächelt. Du siehst hinreißend aus, Anastasia. Dieses Kleid steht dir ganz ausgezeichnet, und es gibt mir Gelegenheit, deine wunderbare nackte Haut zu berühren. Ihre Lippen teilen sich und ihre Atemzüge werden schneller. Wieder spüre ich diese unglaubliche Anziehungskraft zwischen uns. Du weißt genau, dass es gut werden wird, Baby. Meine raue Stimme verrät meine Begierde. Sie schließt die Augen, schluckt und holt tief Luft. Als sie wieder aufschlägt, sehe ich die Angst darin. Aber ich will mehr. Mehr? Verdammt, was wird das hier? Sie nickt. Mehr? Wiederhole ich leise. Ihre Lippe fühlt sich weich und nachgiebig an. Du willst also Herzchen und Blümchen? Verflucht. Das wird nie im Leben funktionieren. Wie sollte es auch? Ich bin kein Typ für Romantik. All meine Hoffnungen und Träume beginnen zu zerbröckeln. Ihre Augen sind groß und unschuldig. Teufel aber auch. Sie ist so unglaublich verführerisch. Anastasia, davon verstehe ich nichts. Ich auch nicht. Natürlich, schließlich hatte sie noch nie eine Beziehung. Es gibt so vieles, wovon du nichts verstehst. Und du verstehst nur etwas von den falschen Dingen. Falsch? Für mich sind sie nicht falsch. Versuch es doch wenigstens. Bitte, auf meine Weise. Suchend gleitet ihr Blick über mein Gesicht. Für einen kurzen Moment verliere ich mich so sehr in ihren blauen Augen, die geradewegs in meine Seele zu blicken scheinen. Okay, flüstert sie. Was? Sämtliche Härchen an meinem Körper richten sich auf. Okay, ich versuche es. Du bist also einverstanden? Ich bin völlig fassungslos. Ja, ich versuche es. Nur über die Softlimits müssen wir noch reden. Allmächtiger Himmel. Ich ziehe sie an mich, schlinge die Arme um sie, vergrabe mein Gesicht in ihrem Haar und atme ihren verführerischen Duft ein. Es ist mir völlig egal, dass wir uns mitten in der Öffentlichkeit befinden. Für mich ist es, als gäbe es nur sie und mich auf der Welt. Großer Gott, Anna, du bist so unberechenbar, ich weiß nicht, was ich sagen soll. In diesem Moment wird mir bewusst, dass Raymond Steele zurück ist und auf die Uhr sieht, um seine Verlegenheit zu kaschieren. Widerstrebend lasse ich Anna los. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Das war's, Gray. Der Deal ist unter Dach und Fach. Annie, wollen wir essen gehen? Fragt ihr Vater. Okay. Sie lächelt mich schüchtern an. Möchten Sie vielleicht mitkommen, Christian? Fragt Raymond. Einen Moment lang bin ich in Versuchung, doch dann bemerke ich Annas besorgten Blick. Bitte nicht, sagt er. Sie will mit ihrem Dad allein sein. Danke, Mr. Steele, aber ich habe bereits etwas vor. Es hat mich trotzdem gefreut, Sie kennenzulernen, Sir. Hör auf, so blöd zu grinsen, Gray. Gleichfalls, erwidert Steele. Ich glaube, er meint es auch so. Und passen Sie gut auf meine Kleine auf. Oh, das kann ich Ihnen versichern. Ich schüttle ihm die Hand. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie gut, Mr. Steele. Ich nehme Annas Hand und küsse ihre Fingerknöchel. Bis später, Miss Steele, sage ich. Du machst mich zu einem sehr, sehr glücklichen Mann. Steele nickt mir kurz zu, dann nimmt er seine Tochter am Arm und führt sie weg, während ich zurückbleibe. Noch immer wie betäubt, aber zugleich außer mir vor Freude und Hoffnung. Sie hat ja gesagt. Christian Gray! Die Stimme von Eamon Kavanagh, Kates Vater, reißt mich aus meinen Tagträumen. Eamon, wie geht es Ihnen? Wir schütteln uns die Hände. Um 15.30 Uhr holt Taylor mich ab. Guten Tag, Sir, sagt er und hält mir die Tür auf. Unterwegs erzählt er mir, dass der Audi A3 ins Hotel geliefert worden ist. Jetzt muss ich ihn nur noch Anna schenken. Das wird zweifellos nicht ohne Diskussion über die Bühne gehen, und tief im Innern weiß ich schon jetzt, dass mir mehr als nur eine sachliche Diskussion bevorsteht. Andererseits hat sie eingewilligt, meine Sub zu sein, daher wird sie vielleicht auch mein Geschenk ohne Riesendrama annehmen. Verarschen kann ich mich selbst, Gray. Aber träumen wird ja wohl noch erlaubt sein. Ich hoffe, wir können uns heute Abend sehen. Ich werde ihr den Audi einfach zum Abschluss schenken. Ich rufe Andrea an und bitte sie, für den übernächsten Tag eine Videokonferenz per WebEx mit Eamon Kavanagh und seinen Partnern in New York zu organisieren. Er interessiert sich für eine Erweiterung seines Glasfasernetzes. Außerdem soll sie dafür sorgen, dass Ross und Fred ebenfalls parat stehen. Sie gibt mir ein paar Nachrichten durch, nichts Bedeutendes, und erinnert mich an die Wohltätigkeitsveranstaltung morgen Abend in Seattle. Heute ist mein letzter Abend in Portland und Annas im Grunde ebenfalls. Ich überlege, sie anzurufen, aber es bringt nichts, wenn sie ihr Telefon ausgeschaltet hat. Außerdem ist sie mit ihrem Vater unterwegs. Auf dem Weg ins Hotel beobachte ich die Passanten. Ein junges Pärchen zankt sich auf dem Bürgersteig wegen einer heruntergefallenen Einkaufstüte. Ein anderes, noch jüngeres Paar schlendert vorbei, kichernd und bis über beide Ohren verliebt. Das Mädchen stellt sich auf die Zehenspitzen und flüstert ihrem heftig tätowierten Freund etwas ins Ohr, worauf dieser lacht, sich herunterbeugt und sie küsst, ehe er ihr die Tür zu einem Coffeeshop aufhält. Anna will mehr. Seufzend fahre ich mir mit der Hand durchs Haar. Das wollen sie alle. Immer. Was soll ich tun? Das Pärchen betritt den Coffeeshop. Genau das Gleiche haben Anna und ich auch getan. Wir waren zweimal essen. Und jedes Mal hat es Spaß gemacht. Vielleicht sollte ich es ja auf einen Versuch ankommen lassen. Schließlich gibt sie mir so viel. Ich löse meine Krawatte. Könnte ich das? Ich ziehe mich um und absolviere eine kurze Trainingseinheit im hoteleigenen Fitnessraum. Wie üblich hat mich der Smalltalk strapaziert und ich muss meine angestaute Energie loswerden. Und über mehr nachdenken. Als ich geduscht und umgezogen vor meinem Laptop sitze, ruft Ross mich über Video an. Während der folgenden 40 Minuten besprechen wir alles, was ansteht, auch die Anfrage aus Taiwan und